Iphigenie in Aulis, übersetzt aus dem Euripides von Friedrich von Schiller. Fünfter Akt. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erster Auftritt. Klytämnestra kommt. Der Chor. Klytämnestra. Ich komme, meinen Gatten aufzusuchen. Noch immer bleibt er aus. Es ist schon lange, dass er das Zelt verließ. Und drinnen weint und jammert die Unglückliche. Nun sie erfuhr, was für ein Schicksal sie erwartet. Er nähert sich, den ich genannt. Der ist's, das ist der Agamemnon, den man bald verrucht wird handeln sehen an seinen Kindern. Zweiter Auftritt. Agamemnon. Vorige. Agamemnon. Gut, Klytämnestra, dass ich außerhalb des Zelts dich treffe und allein. Ich habe mich über Dinge mit dir zu besprechen, die einer Jungfrau, die bald Braut sein wird, nicht wohl zu hören ziemt. Klytämnestra. Und was ist das, wozu die Zeit sich dir so günstig zeiget? Agamemnon. Lass deine Tochter mit mir gehen. Alles ist in Bereitschaft. Das geweihte Wasser, das Opfermahl, das heilge Feuer, die Rinder, die vor der Hochzeit am Altar Dianens in schwarzem Blute röchelnd fallen sollen. Klytämnestra. Gut redest du, dass ich von deinem Tun ein Gleiches rühmen könnte. Aber komm du selbst heraus, mein Kind. Sie geht und öffnet die Tür des Gezelts. Was dieser da mit dir beschlossen hat, weißt du ausführlich. Nimm unter deinem Mantel auch den Bruder Orestes mit dir. Zu Agamemnon, indem Iphigenie heraustritt. Sieh, da ist sie, deine Befehle zu vernehmen. Was noch sonst für sie und mich zu sagen übrig bleibt, werd ich hinzuzusetzen wissen. Dritter Auftritt. Iphigenie mit dem kleinen Orestes zu den vorigen. Agamemnon. Was ist dir, Iphigenie? Du weinst? Du siehst nicht heiter aus. Du schlägst die Augen zu Boden und verbirgst dich in den Schleier? Iphigenie. Ich Unglückselige, wo fang ich an? Bei welchem unter allen meinen Leiden? Verzweiflung, wo ich nur beginnen mag, Verzweiflung, wo ich enden mag. Agamemnon. Was ist das? Hat alles hier zusammen sich verstanden, mich zu bestürzen? Kind und Mutter außer sich und Unruh im Gesichte. Klytämnestra. Mein Gemahl, antworte mir auf das, was ich dich frage, aufrichtig aber. Agamemnon. Braucht's dazu Ermahnung? Zur Sache. Klytämnestra. Ist's an dem? Willst du sie wirklich ermorden, deine Tochter und die meine? Agamemnon fährt auf. Unglückliche, was für ein Wort hast du gesprochen? Was argwöhnst du? Du sollst es nicht. Klytämnestra. Antworte auf meine Frage. Agamemnon. Frage, was sich ziemt, so kann ich dir antworten, wie sich's ziemet. Klytämnestra. So frag ich. Sage du mir nur nichts anders. Agamemnon. furchtbare göttinnen des glücks und schicksals und du mein böser genius klytämnestra und meiner und dieser hier ihn teilen drei elende agamemnon worüber klagst du klytämnestra dieses fragst du noch o dieser list gebricht es an verstande agamemnon ich bin verloren alles ist verraten klytämnestra ja alles ist verraten alles weiß ich und alles hört ich was du uns bereitest dies schweigen dieses stöhnen ist beweises genug das reden magst du dir ersparen agamemnon ich schweige reden was nicht wahr ist hieße mein elend auch durch frechheit noch erschweren klytämnestra gib mir gehör die rätselhafte sprache beiseit ich will jetzt offen mit dir reden erst drangst du dich das sei mein erster vorwurf gewaltsam mir zum gatten auf entführtest mich räuberisch nachdem du meinen ersten gemahl erschlagen tantalus den säugling von seiner mutter brust gerissen mit grausamem wurf am boden ihn zerschmettert als meine brüder drauf die söhne zeus die herrlichen mit krieg dich überzogen entriß dich tynda unser vater den du kniend flehtest ihrem zorn und gab die rechte meines gatten dir zurücke seit diesem tag kannst du es anders sagen fandst du in mir die lenksamste der frauen im hause fromm im ehebette keusch untadelhaft im wandel sichtbar wuchs der segen deines hauses lust und freude wenn du hineintratst wenn du öffentlich erschienst der frohe zuruf aller menschen solch eine ehgenossin zu erjagen ist wenigen beschert desto gemeiner sind die schlimmen ich gebäre dir drei töchter und diesen sohn und dieser töchter eine willst du jetzt so unmenschlich mir entreißen fragt man warum sie sterben soll was kannst du hierauf zur antwort geben sprich soll ich's in deinem namen tun daß menelaus helenen wiederhabe soll sie sterben o trefflich deine kinder also sind der preis für eine buhlerin und mit dem teuersten das wir besitzen wird das hassenswürdigste erkauft wenn du nun fort sein wirst nach troja lange lange ich im palast indessen einsam sitze leer die gemächer der gestorbenen und alle jungfräulichen zimmer öde wie glaubst du daß mir da zumut sein werde wenn ungetrocknet unversiegend um die tote meine tränen rinnen wenn ich ewig ewig um sie jammre er der dir das leben gab gab dir den tod er selbst kein andrer er mit eignen händen sieh zu daß dir von deinen andern töchtern von ihrer mutter wenn du wiederkehrst nicht ein empfang dereinst bereitet werde der solcher taten würdig ist o um der götter willen zwinge mich nicht, schlimm an dir zu handeln. Handle du nicht so an uns. Du willst sie schlachten. Wie? Und welche Gebete willst du dann zum Himmel richten? Was willst du, rauchend von der Tochter Blut, von ihm erflehen? Fürchterliche Heimkehr von einem schimpflich angetretnen Zuge. Werd ich für dich um Segen flehen dürfen? Um Segen für den Kindermörder flehen? Das hieße Göttern die Vernunft ableugnen. Und sei's, dass du nach Argos wiederkehrst, denkst du dann, deine Kinder zu umarmen? O dieses Recht hast du verscherzt. Wie könnten sie dem ins Auge sehen, der eins von ihnen mit kaltem Blut erschlug? Darüber sind wir einverstanden. Musstest du als König, als Feldherr dich betragen? Kam es dir nicht zu, bei den Achivern erst die Sprache der Weisheit zu versuchen? Ihr verlangt nach Troja, Griechen? Gut, das Los entscheide, wes Tochter sterben soll. Das hätte einem gegolten wie dem andern, aber nicht dir von allen Danaern allein kam's zu, dein Kind zum Opfer anzubieten. Da, deinem Menelaus, dem zulieb ihr streitet, dem hätt es gebührt, sein Kind Hermione der Mutter aufzuopfern. Und ich, die immer keusch dein Bett bewahrte, soll nun der Tochter mich beraubet sehn, wenn jene lasterhafte, glücklicher als ich, nach Sparta heimzieht mit der ihren. Bestreit mich, wenn ich Unrecht habe. Hab ich Recht? Oh, so geh in dich. Bring sie nicht ums Leben, deine Tochter und die meine. Chor. Lass dich erweichen, Agamemnon. Denk, wie schön es ist, sich seines Bluts erbarmen. Das wird von allen Menschen eingestanden. Iphigenie. Mein Vater, hätt ich Orpheus Mund, könnt ich durch meiner Stimme Zauber Felsen mir zu folgen zwingen und durch meine Rede der Menschen Herzen, wie ich wollte, schmelzen. Jetzt würd ich diese Kunst zu Hilfe rufen. Doch meine ganze Redekunst sind Tränen. Die hab ich, und die will ich geben. Sieh, statt eines Zweigs der Flehenden leg ich mich selbst zu deinen Füßen. Töte mich nicht in der Blüte. Diese Sonne ist so lieblich, zwinge mich nicht, vor der Zeit zu sehen, was hier unten ist. Ich war's, die dich zum ersten Male Vater nannte, die erste, die du Kind genannt, die erste, die auf dem väterlichen Schoße spielte und Küsse gab und Küsse dir entlockte. Da sagtest du zu mir, o meine Tochter, werd ich dich wohl, wie's deiner Herkunft ziemt, im Hause eines glücklichen Gemahles einst glücklich und gesegnet sehn? Und ich, an diese Wangen angedrückt, die flehend jetzt meine Hände nur berühren, sprach, werd ich den alten Vater alsdann auch in meinem haus mit süßem gastrecht ehren und meiner jugend sorgenlose pflege dem greis mit schöner dankbarkeit belohnen so sprachen wir ich hab's recht gut behalten du hast's vergessen du und willst mich töten o nein bei pelops deinem ahnherrn nein bei deinem vater atreus und bei ihr die mich mit schmerzen dir gebar und nun aufs neue diese schmerzen um mich leidet was geht mich paris hochzeit an kam er nach griechenland mich arme zu erwürgen o gönne mir dein auge gönne mir nur einen kuß wenn auch nicht mehr erhörung daß ich ein denkmal deiner liebe doch mit zu den toten nehme komm mein bruder kannst du auch wenig tun für deine lieben hinknien und weinen kannst du doch er soll die schwester nicht ums leben bringen sag ihm gewiß auch kinder fühlen jammer nach sieh vater eine stumme bitte richtet er an dich laß dich erweichen laß mich leben bei deinen wangen flehen wir dich an zwei deiner lieben der unmündig noch ich eben kaum erwachsen soll ich dir's in ein herzrührend wort zusammenfassen nichts süßers gibt es als der sonne licht zu schaun niemand verlanget nach da unten der raset der den tod herbeiwünscht besser in schande leben als bewundert sterben chor dein werk ist dies verderbenbringende helene deine lastertat empöret die söhne atreus gegen ihre kinder agamemnon ich weiß wo mitleid gut ist und wo nicht liebt ich mein eigen blut nicht rasen müßt ich entsetzlich ist mir's solches zu beschließen entsetzlich mich ihm zu entziehn sein muß es seht dort die flotte griechenlandes seht wie viele könige im erz gewaffnet von diesen allen sieht nicht einer troja und nimmer fällt die burg des priamus du sterbest denn wie es der seher fordert von wütendem verlangen brennt das heer nach phrygien die segel auszuspannen und der achiver gattinnen auf ewig von diesen räubern zu befrein umsonst daß ich dem götterspruch mich widersetze ich du und unsere töchter in mycene würden opfer ihres grimmes nein kind nicht menelaus sklave bin ich nicht menelaus ist's der aus mir handelt dein vaterland will deinen tod ihm muß ich gern oder ungern dich zum opfer geben das vaterland geht vor die griechen frei zu machen kind die frauen griechenlandes was an uns ist vor räubrischen barbaren zu schützen das ist deine pflicht und meine. Er geht ab. Vierter Auftritt. Klytämnestra, Iphigenie, der Chor. Klytämnestra. Er geht, er flieht dich. Tochter. Fremdlinge. Er flieht. Ich Unglückselige. Sie stirbt. Er hat sein Kind dem Orkus hingegeben. Iphigenie. O weh mir! Mutter, Mutter! Gleiches Leid berechtigt mich zu gleicher Jammerklage. Kein Licht soll ich mehr schauen, keine Sonne mehr scheinen sehn. O Wälder Phrygiens! Und du, von dem er einst den Namen trug, erhabner Ida, wo den zarten Sohn der Mutter Brust entrissen, Priamus zu grausenvollem Tode hingeworfen. O hätt er's nimmermehr getan, den Hirten der Rinder, diesen Paris nimmermehr am klaren Wasser hingeworfen, wo durch grüne, blütenvolle Wiesen, reich beblümt mit Rosen, würdig von Göttinnen gepflückt zu werden und mit Hyazinthen der Nymphen Silberquelle rauscht, wohin mit Hermes, Zeus geflügeltem Gesandten, zu ihres Streits unseliger Entscheidung Athene kam, auf ihre Lanze stolz und stolz auf ihre Reize Cypria die Schlaue und Saturnia die Hohe auf Jovis königliches Bette stolz. O, dieser Streit führt Griechenland zum Ruhme. Jungfrauen, mich führt er zum Tod. Chor. Du fällst für Ilion, Dianens erstes Opfer. Iphigenie. Und er, o meine Mutter, er, der mir das jammervolle Leben gab, er flieht, er meidet sein verratnes Kind. Weh mir, dass meine Augen sie gesehen haben, die traurige Verderberin. Ihr muss ich sterben, unnatürlich muss ich sterben, durch eines Vaters frevelhaften Stahl. O Aulis, hättest du der Griechen Schiffe in deinem Hafen nie empfangen, hätte ein günst'ger Wind nach Troja sie beflügelt, kein Zeus hier am Euripus sie verweilt. Ach, er verleiht die Winde nach Gefallen, dem schwellt er mit gelindem Wehn die Segel, dem sendet er das Leid, die Angst dem andern, den lässt er glücklich aus dem Hafen steuern, den führt er leicht durchs hohe Meer dahin, den hält er in der Mitte seines Laufes. War's nicht schon leidenvoll genug, nicht etwa schon tränenwert genug des Menschen los, dass er dem Tod noch rief, es zu erschweren? Chor. Ach, wie viel Unheil, wie viel Elend brachte die Tochter Tyndars über Griechenland. Du aber, Ärmste, jammerst mich am meisten. O hättest du solch Schicksal nie erfahren. Fünfter Auftritt. Achilles mit einigen Bewaffneten erscheint in der Ferne. Die vorigen. Iphigenie, erschrocken. O Mutter, Mutter, eine Schar von Männern kommt auf uns zu. Klytämnestra. der göttinsohn ist drunter, für den ich dich hieher gebracht. Iphigenie eilt nach der Tür und ruft ihren Jungfrauen. Macht auf die Pforten, dass ich mich verberge. Klytämnestra. Was ist dir? Vor wem fliehest du? Iphigenie. Vor ihm, vor dem Peliden. Ich erröte, ihn zu sehn. Klytämnestra. Warum erröten, Kind? Iphigenie. Ach, die beschämende Entwicklung dieser. Klytämnestra. Lass die Glücklichen erröten. Diese züchtge Bedenklichkeiten jetzt beiseite, wenn wir was vermögen sollen. Achilles tritt näher. Arme Mutter. Klytämnestra. Du sagst sehr wahr. Achilles. Ein fürchterliches Schreien hört man im Lager. Klytämnestra. Über was? Wem gilt es? Achilles. Hier deiner Tochter. Klytämnestra. O, das weissagt mir nichts Gutes. Achilles. Alles dringt aufs Opfer. Klytämnestra. Alles? Und niemand ist, der sich dagegen setzte. Achilles. Ich selbst kam in Gefahr. Klytämnestra. Gefahr? Achilles. Gesteinigt zu werden. Klytämnestra. Weil du meine Tochter zu retten strebtest. Achilles. Eben darum. Klytämnestra. Was? Wer durft es wagen, Hand an dich zu legen? Achilles. Die Griechen alle. Klytämnestra. Wie? Wo waren denn die Scharen deiner Myrmidonen? Achilles. Die empörten sich zuerst. Klytämnestra. Weh mir, wir sind verloren, Kind. Achilles. Die Hochzeit habe mich betöret, schrien sie. Klytämnestra. Und was sagtest du darauf? Achilles. Man solle die nicht würgen, die zur Gemahlin mir bestimmt gewesen. Klytämnestra. Da sagtest du, was wahr ist. Achilles. Die der Vater mir zugedacht. Klytämnestra. Und die er von Mycenae ausdrücklich darum hatte kommen lassen. Achilles. Vergebens, ich ward überschrien. Klytämnestra. Die rohe barbarische Menge. Achilles. Dennoch rechne du auf meinen Schutz. Klytämnestra. So vielen willst du's bieten? Ein einziger? Achilles. Siehst du die Krieger dort? Klytämnestra. O möge dir's bei diesem Sinn gelingen. Achilles. Es wird. Klytämnestra. So wird die Tochter mir nicht sterben. Achilles. Solang ich Atem habe, nicht. Klytämnestra. Kommt man etwa, sie mit Gewalt hinwegzuführen? Achilles. Ein ganzes Heer, Ulysses, führt es an. Klytämnestra. Der Sohn des Sisyphus etwa? Achilles. Derselbe. Klytämnestra. Führt eigner Antrieb oder Pflicht ihn her? Achilles. Die Wahl des Heers, die ihm willkommen war. Klytämnestra. Ein traurig Amt, mit Blut sich zu besudeln. Achilles. Ich werd ihn zu entfernen wissen. Klytämnestra. Sollte er wider Willen sie von hinnen reißen? Achilles. Er? Hier bei diesem blonden Haar. Klytämnestra. Was aber muss ich dann tun? achilles du hältst die tochter klytämnestra wird das hindern können daß man sie nicht schlachtet achilles das wird dies schwert alsdann entscheiden iphigenie höre mich an geliebte mutter hört mich beide was tobst du gegen den gemahl kein mensch muß das unmögliche erzwingen wollen das größte lob gebührt dem wohlgemeinten dem schönen eifer dieses fremden freundes du aber mutter lade nicht vergeblich der griechen zorn auf dich und stürze mir den großmutsvollen mann nicht ins verderben vernimm jetzt was ein ruhig überlegen mir in die seele gab ich bin entschlossen zu sterben aber ohne widerwillen aus eigner wahl und ehrenvoll zu sterben hör meine gründe an und richte selbst das ganze große griechenland hat jetzt die augen auf mich einzige gerichtet ich mache seine flotte frei durch mich wird phrygien erobert wenn fortan kein griechisch weib mehr zittern darf gewaltsam aus hellas sel'gem boden weggeschleppt zu werden von barbaren die nunmehr für paris freveltat so fürchterlich bezahlen müssen aller ruhm davon wird mein sein mutter sterbend schütz ich sie ich werde griechenland errettet haben und ewig selig wird mein name strahlen wozu das leben auch so ängstlich lieben nicht dir allein du hast mich allen griechen gemeinschaftlich geboren sieh dort sieh die tausende die ihre schilde schwenken dort andre tausende des ruders kundig entbrannt von edelm eifer kommen sie die schmach des vaterlands zu rächen gegen den feind durch tapfre kriegestat zu glänzen zu sterben für das vaterland dies alles macht ich zunichte ich ein einzigs leben wo mutter wäre das gerecht was kannst du hierauf sagen und alsdann sich gegen achilles wendend soll der's mit allen griechen eines weibes wegen aufnehmen und zugrunde gehn nein doch das darf nicht sein der einz'ge mann verdient das leben mehr als hunderttausend weiber und will diana diesen leib werd ich die sterbliche der göttin widerstreben umsonst ich gebe griechenland mein blut man schlachte mich man schleife trojas feste das soll mein denkmal sein auf ew'ge tage das sei mir hochzeit kind unsterblichkeit so will's die ordnung und so sei's es herrsche der grieche und es diene der barbare denn der ist knecht und jener frei geboren chor dein großes herz zeigst du doch grausam ist dein schicksal und ein hartes urteil sprach diana achilles wie glücklich machte mich der gott der dich mir geben wollte tochter Agamemnons glücksel'ges Griechenland so schön errettet glückselig du durch ein so großes opfer geehrt wie edel hast du da gesprochen wie deines vaterlandes wert der starken notwendigkeit willst du nicht widerstreben was einmal sein muß muß vortrefflich sein je mehr dies schöne herz sich mir entfaltet ach desto feuriger lebt's in mir auf dich als gemahlin in mein haus zu führen o sinn ihm nach so gern tät ich dir liebes und führte dich als braut in meine wohnung kann ich im kampfe mit den griechen dich nicht retten o beim leben meiner mutter es wird mir schrecklich sein erwäg's genau es ist nichts kleines um das sterben Iphigenie. Meinen Entschluss bringt kein Beweggrund mehr zum Wanken. Mag Tyndars Tochter herrlich vor uns allen durch ihre Schönheit Männer gegen Männer in blut'gem Kampf bewaffnen. Meinetwegen sollst du nicht sterben, Fremdling. Meinetwegen soll niemand durch dich sterben. Ich vermag's, mein Vaterland zu retten. Lass mich's immer. Achilles. Erhabne Seele, ja, ist dies dein ernster Entschluss? Ich kann dir nichts darauf erwidern. Warum, was Wahrheit ist, nicht eingestehen? Du hast die Wahl des Edelsten getroffen, doch dürfte die gewaltsame Entschließung dich noch gereuen. Drum halt ich Wort und werde mit meinen Waffenbrüdern am Altar dir nahestehen. Kein müß'ger Zeuge deines Todes, dein Helfer vielmehr und dein Schutz. Wer weiß, wenn nun der Stahl an deinem Halse blinkt, ob dich des Freundes Nähe nicht erfreuet. Denn nimmer werd ich's dulden, dass dein Leben ein allzu rasch gefasster Vorsatz kürze. Jetzt führ ich diese, auf seine Bewaffneten zeigend, nach der Göttin Tempel, dort findest du mich, wenn du kommst. Er geht ab. Sechster Auftritt, Iphigenie, Klytämnestra, der Chor. Iphigenie. Nun, Mutter, es netzen stille Tränen deine Augen. Klytämnestra. Und hab ich etwa keinen Grund zu weinen? O ich Unglückliche, Iphigenie, nicht doch. Erweichen musst du mich jetzt nicht, Mutter. Eine Bitte gewähre mir, Klytämnestra. Entdecke sie, mein Kind. Die Mutter findest du gewiss, Iphigenie. Versprich mir, dein Haar nicht abzuschneiden, auch kein schwarzes Gewand um dich zu schlagen. Klytämnestra. Wenn ich dich verloren habe? Kind, was forderst du? Iphigenie. Du hast mich nicht verloren. Deine Tochter wird leben und mit Glorie dich krönen. Klytämnestra. Ich soll mein Kind im Grabe nicht betrauern? Iphigenie. Nein, Mutter, für mich gibt's kein Grab. Klytämnestra. Wie das? führt nicht der tod zum grab iphigenie der tochter zeus geheiligter altar dient mir zum grabe klytämnestra du hast mich überzeugt ich will dir folgen iphigenie beneide mich als eine selige die segen brachte über Griechenland klytämnestra was aber hinterbring ich deinen Schwestern iphigenie auch sie laß keinen Trauerschleier tragen klytämnestra darf ich die Schwestern nicht mit einem Worte der Liebe noch von dir erfreuen iphigenie mög es ihnen wohl ergehen diesen da auf Orestes zeigend erziehe mir zum Mann klytämnestra küss ihn noch einmal zum letzten Male iphigenie ihn umarmend liebstes Herz was nur in deinen kleinen Kräften hat gestanden das hast du redlich heut an mir getan klytämnestra kann ich noch etwas angenehmes sonst in Argos dir erzeigen iphigenie meinen Vater und deinen Gatten haß ihn nicht klytämnestra o der soll schwer genug an dich erinnert werden iphigenie ungern läßt er für Griechenland mich bluten klytämnestra sprich hinterlistig niedrig ehrenlos nicht wie es einem Sohn des Atreus ziemet iphigenie sich umschauend wer führt mich zum Altar denn an den Locken möcht ich nicht hingerissen sein klytämnestra ich selbst iphigenie nein nimmermehr klytämnestra ich fasse deinen Mantel iphigenie sei mir zu willen Mutter bleib das ist anständiger für dich und mich hier von des Vaters Dienern findet sich schon einer der zu Dianens Wiese mich begleitet, wo ich geopfert werden soll. Sie wendet sich zum Gefolge. Klytämnestra folgt ihr mit den Augen. Du gehst, mein Kind? Iphigenie. Um nie zurückzukehren. Klytämnestra. Verlässest deine Mutter? Iphigenie. Und unwürdig von ihr gerissen, wie du siehst. Klytämnestra. O bleib, verlass mich nicht, will auf sie zueilen. Iphigenie tritt zurück. Nein, keine Tränen mehr. Sie redet den Chor an, mit dem sie gekommen ist. Ihr Jungfrauen, stimmt der Tochter Jupiters ein hohes Loblied an aus meinem Leiden zum frohen Zeichen für ganz Griechenland. Das Opfer fange an. Wo sind die Körbe? Die Flamme lodre um den Opferkuchen. Mein Vater, fasse den Altar. Ich gehe. Heil und Triumph zu bringen den Achivern. Kommt, führt mich hin. Der Phrygier und Troier, furchtbare Überwinderin. Gebt Kronen, gebt Blumen, diese Locken zu bekränzen. Erhebt den Tanz um den besprengten Tempel, um den Altar der Königin Diana, der Göttlichen, der Seligen, denn nun es einmal sein muss, will ich das Orakel mit meinem Blut und opfertode tilgen. Chor wendet sich gegen Klytämnestra, die in stumme Traurigkeit versenkt steht. Bald, bald, ehrwürd'ge Mutter, weinen wir mit dir. Die heil'ge Handlung duldet keine Tränen. Iphigenie. Helft mir Dianen preisen, Jungfrauen, die Chalkis nahe Nachbarin in Aulis gebietet, wo die Flotte Griechenlands im engen Hafen meinetwegen weilet. O Argos, mütterliches Land, und du, der frühen Kindheit Pflegerin, Mycene. Chor. Die Stadt des Perseus rufst du an, von den Zyklopen für die Ewigkeit gegründet. Iphigenie. Ein schöner Stern ging den Achivern auf in deinem Schoß. Doch nein, ich will ja freudig sterben. Chor. Im Ruhm wirst du unsterblich bei uns leben. Iphigenie. O Fackel Jovis, schöner Strahl des Tages, ein ander Leben tut sich mir jetzt auf, zu einem andern Schicksal scheid ich über. Geliebte Sonne, fahre wohl. Sie geht ab. Hier schließt sich die dramatische Handlung. Was noch folgt, ist die Erzählung von Iphigeniens Betragen beim Opfer und ihrer wunderbaren Errettung. Ende von Iphigenie in Aulis, übersetzt aus dem Euripides von Friedrich von Schiller.